ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App. Einer kostenpflichtigen Android-App dieses Mal, die es allerdings auch in einer Free-Version gibt. Die Rede ist von Starwalk 2, Himmelskarte, Sterne, Sternenbilder. Und ich kann dazu nur sagen, Halleluja. Warum sage ich Halleluja? Weil die App tatsächlich mal unter Android nicht nur genauso geil aussieht wie unter iOS, sondern tatsächlich auch genauso gut funktioniert wie unter iOS. Halleluja noch einmal. Kostenpunkt 2,99 € und ich kann nur sagen, jeden Cent wert, jedenfalls meiner Meinung nach. Für die Familienmediathek zugelassen. Erforderliche Android-Version ist 4.0.3 oder höher. In-App-Käufe 50 Cent bis 2,99 € bin ich noch gar nicht darauf gestoßen, ehrlich gesagt. In-App-Kauf, keine Ahnung. Bei 9.323 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Lese ich einen Teil der Beschreibung vor? Ja, jedenfalls das Intro gewissermaßen. Haben Sie schon jemals an den Himmel geschaut und sich gefragt, welcher Stern da über Ihnen so hell leuchtet? Mit Starwalk 2, nein, hier steht nur Starwalk, aber in diesem Fall ist es ja Starwalk 2, brauchen Sie Ihr Handy nur in Richtung Himmel zu halten und schon können Sie herausfinden, welche Sterne, Satelliten und Kometen über Ihnen zu sehen sind. Astronomische Daten und modernste Technologien wurden in dieser einfachen und erstaunlichen App zusammengeführt, die Ihnen den Himmel über Ihnen anzeigt, wie Sie ihn von Ihrem Standort aus gerade sehen. Es gibt unter anderem faszinierende 3D-Modelle von Himmelskörpern, zum Beispiel Nebelflecken, Sternbilder, Zwergplaneten, Kometen und Asteroiden, künstliche Satelliten. Über einen In-App-Kauf erhältlich. Das ist also der In-App-Kauf. Sternbilder sind für kurze Zeit kostenlos erhältlich. Weiß ich gar nicht, ob das immer noch so ist. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Es gibt verschiedene Funktionen. Es gibt einen Nachtmodus, es gibt eine Zeitmaschine. Die Bewegungen am Himmel können Sie Ihren Kindern ganz einfach erklären und eventuell selbst besser verstehen, wenn Sie die Zeit vorspulen und alles genau verfolgen. Vorspulen finde ich cool in der Zeit. Super. Beeindruckende Grafiken mit 3D-Modellen des berühmten Sonnennebels von der TU Braunschweig unter anderem. Und es gibt verschiedene Pro-Funktionen. X-Ray-Filter sowie 5 weitere Filter zur Erforschung der unsichtbaren Struktur des Universums. Tagesaktuelle Daten zum Auf- und Untergang der Planeten-Mondphasen. Echtzeitdaten von über 8000 Satelliten und ausführliche Artikel. Werden auch die informationshungrigsten Hobby- und Profi-Astronomen unter Ihnen zufriedenstellen. Halten wir also fest, wofür ist die App überhaupt da? Genau, den Himmel zu beobachten, beziehungsweise euch anzeigen zu lassen. Ist das da oben ein Stern? Ist das ein Planet? Welches Sternbild ist das? Wie sieht denn das da oben alles gerade so aus? Ebenfalls kann man sich anzeigen lassen, wo denn momentan die ISS ist. Man kann sich anzeigen lassen, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht, wann der Mond aufgeht, wann er untergeht, in welchem Winkel er zu sehen ist. Venus, Mars, genau dasselbe. Ihr haltet einfach euer Handy, euer Smartphone nach oben gen Himmel und könnt sogar irgendwie den Live-View anschalten, dann aktiviert sich die Kamera und das Bild der App wird halt auf den echten Nachthimmel gelegt. Auch sehr cool, finde ich das. Und dann gibt es 3D-Modelle, unter anderem, die euch anzeigen lassen könnt, auch der Raumstation und so weiter und so fort. Das Ganze sieht wirklich sehr, sehr, sehr nett aus. Ich habe das irgendwann für Android, unter iOS habe ich es mal zum Vollpreis gekauft. Unter Android gab es das mal für 10 Cent. Für 10 Cent No-Brainer, für 2,99 € trotz der vorhandenen In-App-Käufe immer noch absolut wert. Ganz klar. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.